Kapitel 8, Übung B5. Hören und lesen Sie den Text. Jedes Jahr wieder. Die wichtigste Feier in vielen Betrieben ist die Weihnachtsfeier. Jedes Jahr im Dezember sitzen die Kollegen zusammen, singen gemeinsam Lieder, tanzen, essen Weihnachtsgebäck, überreichen kleine Geschenke, reden und trinken reichlich Alkohol. Bei den meisten Mitarbeitern ist diese Jahresabschlussfeier sehr beliebt, denn man kann mit dem Chef mal ein privates Gespräch führen oder mit der schönen Sekretärin tanzen. Außerdem muss man für das Essen und die Getränke nichts bezahlen. Doch Vorsicht! Karriereberater sehen bei einer Weihnachtsfeier auch Gefahren. Gefahr Nummer 1 ist der Alkohol. Zu viel Alkohol macht gesprächig und man hat schnell etwas Negatives über einen Kollegen oder die Arbeit gesagt. Das mögen viele Chefs nicht. Auch mit falschen Gesprächsthemen kann man einen negativen Eindruck machen. Absolut tabu sind Gesprächsthemen wie Gehaltserhöhung oder sehr persönliche Probleme. Gefahr Nummer 2 ist heftiges Flirten, zum Beispiel mit dem netten Kollegen oder der schönen Sekretärin. Das bleibt nicht ohne Folgen. Einigen Mitarbeitern sind zu enge Kontakte bei der Weihnachtsfeier am nächsten Tag unangenehm und das Arbeitsklima ist gestört. Nun gibt es Kollegen, die mögen keine Weihnachtsfeier. Sie bleiben lieber zu Hause oder arbeiten. Aber auch das ist schlecht für die Karriere. Diese Menschen gelten als arrogant oder unsozial, denn die Weihnachtsfeier ist und bleibt ein wichtiges soziales Ereignis im Betrieb.